Nun ist es ja nicht so, dass aus allen Rebellen und Radikalen von damals was Anständiges geworden ist. Es gibt ja auch einige, die sind trotz vieler Wechselfälle dabei geblieben. Erstaunlich hier, wo Gesinnungsnomaden und Wendehelden so hoch dotiert werden und Dienstboten Sprüche wie "Nur wer sich ändert, bleibt sich treu" für Lebensweisheiten gelten. Es gibt auch einige, es gibt leider auch einige, die sind auf der Strecke geblieben. Paul Klein zum Beispiel, Musiker, Drecksackspieler, der auf und hinter den Barrikaden und auf unseren Festen so schön für uns aufgespielt hat. Mein Gott, das ist 25 Jahre schon, dass du verschwandst, du und dein Akkordeon. Ich hörte grad dein Repertoire im Radio. Sie spielten es beinahe so schön wie du. Rosamunde, roter Mond, Rosen im Schnee. Ach, Päule klein, deine Musik, die ist passé. Du auf dem Tisch, morgens um 4, alle dabei. Um dich herum, Tanz und Gesang, das ist vorbei. Noten hast du nie gekonnt, daher dein Spiel. Dies aus der Herzkammer links rührende Gefühl. Deine Glissandi bei dem Stück Rosen im Schnee. Wusste man nicht, tut seinem gut, tut seinem weh. Dass an der Eismeerfront das Eis schmolz bei dem Stück, ist sicher wahr, so spieltest du diese Musik. Aber dass du im weißen Frack, Handschuh, Glacé, Hildegard Knef begleitet hast, das glauben wir nie. So mit der Zeit ändert sich auch immer der Ton. Das klingt nach Mief, sagten sie dein Akkordeon. Hat nichts genutzt, dass du's elektrisch verstärkt hast. Dir eine Silberhose und einen Ohrring verpasst. Für eine Popstar-Karriere waren alt dein Repertoire, sicher auch du bisschen zu alt. Und nur vor Hausfrauen spielen für Jakobs Café. Warst du zu stolz, was soll noch da? Rosen im Schnee. Da, wo das Kaufzentrum beginnt, an Stratmanns Eck, standest du, wir schlichen vorbei und sahen weg. Rosamunde spieltest du und roter Mond. Bis du verschwandst, du und dein Akkordeon. Jetzt wird erzählt, heute wärst du Millionär, weil dieser Hit Rosen im Schnee von dir wär. Dass du in Ablabeck sitzt, stumm wie ein Stein, wissen nur paar, die sagen nichts, paar Heule klein. Beule Klein, ich habe ihn gerade noch mal besucht. In Ablabeck, in der Psychiatrie. Beule Klein, einer von uns.